Sara Lombardi, Diätdrama, Saras Kampf gegen die Kilos. Sara Lombardi, hungert sie für ihren neuen Freund? Helene Fischer, Muskelwahn, ist das noch schön? Am effektivsten funktioniert dieser Plot im Boulevard als Icarus-Archetyp. Erst hochschreiben, wie fit, attraktiv und gesund jemand aussieht, dann abstürzen lassen, sobald dieses von der Zeitung festgelegte Ideal nicht eingehalten wird, um anschließend wieder anerkennend von der Verwandlung zu einer akzeptierten Ursprungsform zu berichten, zum Beispiel prominente Mütter direkt nach der Geburt. Die Rache. Eines der erfolgreichsten TV-Formate des amerikanischen Fernsehens ist das von Khloe Kardashian moderierte Revenge Body. Hier geht es darum, dass Teilnehmer in einem von Kardashian begleiteten Rundumprogramm, bestehend aus Ernährungsumstellung, Sport und Styling, so an ihrem Aussehen arbeiten, dass sie am Ende buchstäblich wie verwandelt den Ex-Partnern, Ex-Freunden oder anderen antagonistischen Menschen aus der Vergangenheit, die sie missachtet und klein gemacht hatten, gegenübertreten können. Meistens entschuldigen diese sich dann, sehen ihr Fehlverhalten ein, demonstrieren Reue und beglückwünschen zur Verwandlung. Katharsis, Happy End. Der Underdog. Castingshows haben die Magie des Underdogs vermutlich am besten begriffen. Man denke an Lena Meyer-Landrut, die direkt von der unbekannten Abiturientin zum internationalen Popstar gecastet wurde. Oder Susan Boyle, die jenseits konventioneller Schönheitsstandards inszenierte Britin, die in der Talentshow Britain's Got Talent »I Dreamed a Dream« aus dem Musical »Les Misérables« sang und damit weltberühmt wurde. Ob Fußball, Eurovision Song Contest oder politischer Wahlkampf, wir lieben Geschichten, die in irgendeiner Form den sozialen Aufstieg verhandeln. Vor allem, wenn sich dabei eine Außenseiterin aus dem Nichts nach oben kämpft.